Kundgabe 4845. Empfangen durch Bertha Dudder am 23. und 24.02.1950. Zusammensetzung der Seele. Miniaturschöpfung. Die Seele des Menschen ist ein Gebilde von unvorstellbar vielen Miniaturschöpfungen. Sie ist gewissermaßen aus diesen Schöpfungen zusammengesetzt, die alle ihre früheren Verkörperungen waren, so dass sie als ganzes Schöpfungswerk Gottes anzusprechen ist, der seine unendliche Liebe, Weisheit und Allmacht in der menschlichen Seele unter Beweis gestellt hat. Es kann sich der Mensch davon keine Vorstellung machen, dass er selbst die gesamte Schöpfung in seiner Seele birgt. Doch so er nach seinem Tode im geistigen Reich sich selbst zu schauen vermag, wird er voller Ehrfurcht und Liebe zu Gott die Wunderwerke betrachten, die er in sich selbst wiederfindet. Von jeder Verkörperung während seines Entwicklungsganges ist die Seelensubstanz gesammelt. Und so ist die menschliche Seele in den einzelnen Substanzen durch die gesamte Schöpfung gewandelt und hat nun eine unvorstellbare Vielseitigkeit aufzuweisen. Dann erst wird es ersichtlich sein, wie wunderbar die Schöpfungswerke Gottes sind. Und seine Größe, seine Liebe, Weisheit und Allmacht tritt so deutlich hervor und lässt alles Wesenhafte in Ehrfurcht und Liebe zu Gott verharren, der seine Geschöpfe durch das Innewerden seiner Kraft und das Erkennen seiner selbst maßlos beglückt. Doch es gehört ein bestimmter Reifegrad dazu, dass sich die Seele selbst erschauen kann. Und darum ist dies auch eine Seligkeit derer, die im Lichtreich sind. Es ist das Beschauen der Seele inbegriffen in die Verheißung Jesu. Was keines Menschen Auge je gesehen und keines Menschen Ohr je gehört, das habe ich bereitet denen, die mich lieben. Die Seele kann also in alle Gebiete Einsicht nehmen, sie erschaut, was sie nie zuvor gesehen, was aber in der Schöpfung unleugbar vorhanden ist, und sie ist sich dessen bewusst, dass niemals diese Wunder zu Ende sind, dass sich immer wieder neue Gebilde vorfinden und sie doch des Schauens dieser Schöpfungen nicht müde wird, sondern immer mehr erschauen will und so nach auch immer glückseliger wird. Die Seele ist etwas für menschliche Sinne nicht Wahrnehmbares und daher auch nicht verständlich. Sie ist für den Menschen auf Erden etwas Geistiges, im geistigen Reich aber das Eigentliche. Sie ist das, was die geistigen Schöpfungen belebt. Sie ist das wahrhaft Lebende im geistigen Reich, weil sie von der Kraft Gottes durchströmt wird. Und so finden sich in ihr alle Gedanken Gottes wieder, die er zur Form werden ließ durch seine Willenskraft. Ein manifestierter Gedanke Gottes ist jegliches Schöpfungswerk. Und so ist die menschliche Seele ein Schöpfungswerk größten Umfanges in Miniaturausführung. Doch den Menschen auf Erden ein zweifelhafter Begriff. Ein Etwas, von dessen Vorhandensein sie noch nicht völlig überzeugt sind und auch forschungsmäßig niemals Überzeugung erlangen können. Es ist die Seele für die Erdenmenschen ein Nichts oder ein fragwürdiges Objekt, in Wahrheit aber die herrlichste, Gottesweisheit, Liebe und Allmacht bezeugende Schöpfung, die ihn verherrlicht im geistigen Reich, die unvergänglich ist und zu ständiger Lobpreisung Gottes Anlass gibt allen, die im Lichtreich weilen und selig sind. Amen.